HR2 Kultur. Archivschätze. Mein Name ist Christiane Kreiner. Willkommen zu den Archivschätzen. Morgen findet in ganz Hessen ein Tag für die Literatur statt. An mehr als 100 Orten wird es Veranstaltungen geben, die einladen zur Begegnung, Inspiration und zum Austausch mit Autorinnen und Autoren, Vereinen, Museen, Buchhandlungen, Verlagen und vielen Kulturinitiativen aus ganz Hessen. Unser Archivschatz heute dreht sich um die Literaturstadt Frankfurt. Frankfurt ist eine hässliche Stadt. Schriftsteller und Schriftstellerinnen schimpfen über Frankfurt. So der Titel einer Radiokollage von Ulrich Raschke und Michael Schulte aus dem Jahr 1972. Es sprechen Marie-Louise Kaschnitz, Horst Bingel, Horst Krüger, Urs Widmer, Rohr Wolf, Wolf Wondratschek und Helga Nowak und Horst Karasek. Die beiden streiten über die kulturellen Qualitäten und die menschliche Atmosphäre in der Stadt. Auszug aus dem Frankfurter Branchenfernsprechbuch. Stichwort Schriftsteller. Berger, P.C., Born, H. von, Buber, Neumann, M., Busch, H., Dr., Doddenhof, L., Dimitrio, P., Göbel, G., Götze, G., Henning, U., von, Hilsbecher, W., Huber, D., Kaul, H., Crispien, K., Metzler, F., Naso, E., von, Dr., Rakete, Hofrat, Russel, W., R., Schwein, T., Seide, A., Simon, E., S., Sternberger, D., Professor, Dr., Tyson, H., Wegener, W., Wüst, Sonnenburg, H. In Lokalen, auf der Straße, in Buchhandlungen fragten wir die Leute, welche toten oder lebenden Frankfurter Schriftsteller sie kennten. Gar keine. Überhaupt keinen. Ich bin nicht von hier. Gibt es sowas überhaupt? Goethe natürlich, als tot. Ganz tot. Und als lebend, wenn man ein schönes Pendant dazu haben möchte, Stolze natürlich. An in Frankfurt lebenden Schriftsteller? Nee. Na, Goethe war wohl hier mal. Ich bin 72 Jahre. Ich kenne nur Schriftsteller. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber ich habe nur einen Mann. Der ist, ja, ich sage es Ihnen, Sie können das ruhig, ich sage Ihnen das. Das war der Hermann Strienz im Weltkrieg. Den Mann haben Sie vergessen, er hat immer gesungen, Heimat, deine Sterne. Sie haben nämlich damals das vergessen, was die Lale Andersen gesungen hat, mir sind sie auch verrückt gewesen. Ich bin ein alter Christ. Ich bin schwer kriegsbeschädigt. Also ich kenne den Richard Mohn, oder heißt der, glaube ich, und den Günther, heißt er Günther Ahmen? Weil wer interessiert sich denn für Schriftsteller? Das Leben hier ist keine Kunst, es ist ein Handwerk. Und Frankfurt ist gewiss einer der engsten, spitzesten Krähwinkel, die es in Deutschland geben mag. Ludwig Börne, 1820. Eine schreckliche, eine amorphe Stadt. Max Frisch, 1970. Auch Heinrich Heine urteilte nicht sehr gnädig über Frankfurt. Es war im Jahre 1815 nach Christi Geburt. Ich befand mich mit meinem seligen Vater auf der Frankfurter Messe, wohin er mich mitgenommen, damit ich mich in der Welt einmal umsehe. Das sei bildend. Da bot sich mir ein großes Schauspiel. In den sogenannten Hütten oberhalb der Zeil sah ich Wachsfiguren, wilde Tiere, außerordentliche Kunst- und Naturwerke. Auch zeigte mir mein Vater die großen, sowohl christlichen als jüdischen Magazine, worin man die Waren 10% unter dem Fabrikpreis einkauft. Auch das Rathaus, den Römer, ließ er mich sehen, wo die deutschen Kaiser gekauft wurden. 10% unter dem Fabrikpreis. Der Artikel ist am Ende ganz ausgegangen. Eine Stadt der Börse und der Börsianer, nannte Wilhelm Busch Frankfurt. Wie überhaupt schon immer das Amusische und das Merkantile an dieser Stadt besonders auffallend gewesen sein muss. Heine hat dies zu Spott gereizt, während Hölderlin, deprimiert, fast angewidert, auf die Frankfurter Atmosphäre reagiert. Am 10. Oktober 1798 schreibt er an seine Mutter: Sie werden es für übertrieben halten, wenn ich Ihnen sage, dass es heutzutage schlechterdings unmöglich ist, in solchen Verhältnissen lange auszudauern. Aber wenn Sie sehen könnten, auf welchen Grad besonders die reichen Kaufleute in Frankfurt durch die jetzigen Zeitumstände erbittert sind und wie sie jeden, der von ihnen abhängt, diese Erbitterung entgelten lassen, so würden Sie erklärlich finden, was ich sage. Was uns aber vor allem interessierte, war, wie die heute hier lebenden Schriftsteller Frankfurt sehen. Wir haben 12 Autoren besucht und jedem dieselben 3 Fragen gestellt. Unsere erste Frage lautete: Wie würden Sie Frankfurt charakterisieren? Was erscheint Ihnen typisch für Frankfurt zu sein? Was fasziniert Sie hier? Was stößt Sie ab? Marie-Louise Kaschnitz antwortete: Man fühlt sich nie ganz wohl, das ist ganz klar. Erstens hat man nicht im Vergleich zu Rom oder sonstigen Städten, man hat so gut wie keine Augenfreuden. Und es ist eine Geldsackstadt, nicht? Was haben wir eigentlich hier zu suchen, kann man fragen. Es ist eine Art von Trägheit, oder Sie können es auch Treue nennen, dass ich hier geblieben bin, weil ich sehr an der Stadt gehangen habe, wie es ihr noch schlecht gegangen ist. Wie die großen Zerstörungen waren und der ganz langsame Wiederanfang. Und ich habe das auch ein paar Mal, also in Gedichten und im Tagebuch ausgedrückt, dass man an den Orten hängt, wo es nicht immer wunderschön war. Frankfurt hat wirklich sehr wenig Tradition. Ich bin jetzt manchmal in München und dann sehe ich die schönen alten Gebäude und die schönen alten Straßen und wie das alles, das Leben da drin weitergeht. Und hier haben wir ja nun neuerdings fast nur noch Bürohäuser. Und es ist sicher absurd, dass ich trotzdem gerne hier bin. Ich kann es auch nicht erklären. Es ist teils die Erinnerung an die schlechten Zeiten und teils auch, dass ich das Gefühl habe, hier kann auch noch alles werden. Auch Horst Krüger nimmt Bezug auf die Vergangenheit, auf den Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, also ich meine, was mich an dieser Stadt immer wieder fasziniert hat, ist eben einfach so, wie gesagt, diese Fallstudie in deutscher Gesellschaft, dieses typische von, ja, Deutschland nach Hitler, Wirtschaftswunder Deutschland, Ökonomie, wie entwickelt sich eigentlich der Kapitalismus, wie kämpft hier einer gegen den anderen. Also durch Frankfurter Warenhäuser zu gehen, Hertie oder, was weiß ich, Kaufhof oder auf der Zeil, wo ich da wohnte, direkt da so am Biberhaus, da hat man ja so etwas, wie soll ich sagen, Einsicht in den Markt und in das Verhalten der Menschen. Und für mich war diese Stadt einfach immer interessant zum Studium der Deutschen, wie sie sich 1970 verhalten, wie sie sozusagen den ganzen Gesetzen des Kapitalismus folgen, diese merkwürdige Mischung aus auf der einen Seite eben davongekommen sein, noch sich sozusagen ökonomisch wieder entwickeln und wieder eine neue Struktur entwickeln, aber im Grunde doch mit all den Resten und Relikten der deutschen Geschichte, dieser merkwürdigen Art von Untertänigkeit, Unterwürfigkeit. Also für dieses steckengebliebene deutsche Geschichte ist das so etwas Anschauliches, so etwas Sinnliches, diese Stadt. Man kann sehr viel über diese Stadt schreiben, weil sich an dieser Stadt auch sehr viel tut und sehr viel kulminiert. Ja. Und das betrifft ja nicht nur diesen ökonomischen Bereich, sondern auch sozusagen den intellektuellen Reflex. In einem Punkt waren sich alle Autoren einig. Frankfurt ist alles andere als eine schöne Stadt. Einige Autoren sind dennoch gerne hier und W.E. Richards sogar, weil die Stadt hässlich ist. Ja, also Frankfurt ist wahrscheinlich die scheußlichste Stadt, die ich je längere Zeit bewohnt habe. Ich habe früher in München und in Hamburg gewohnt. Das sind beides auch heute ja noch ganz schöne Städte. Frankfurt ist nun wirklich eine, für meinen Begriff, aussprungene Pappdeckelstadt. Es ist überhaupt nichts übrig geblieben. Nach dem Wiederaufbau ist also noch das Letzte, was übrig geblieben war, ersetzt worden durch einfach absolut nichtssagende Architektur. Es ist mürrisch, es ist übellaunig, möchte ich sagen, die Stadt. Aber so paradox das klingt, vielleicht gerade deswegen bin ich ganz gerne hier. Die spiegelt einem nichts vor, diese Stadt. Da wird einem nicht so ein neuenglischer Pub à la Pöseldorf vorgespielt. Und da wird einem nicht eine italienische Espresso-Bar wie in München vorgespielt oder noch schlimmer irgendwie Millionendorf mit Herz, sondern das ist eine mürrische Stadt mit Recht so, weil die Arbeitsverhältnisse eben ja auch nichts anderes zulassen. Nicht? Die Leute, die hier meistens arbeiten, die haben es eben auch nicht so gut, dass sie anders als mürrisch sein könnten. Ich verstehe das vollkommen, ich bin auch oft mürrisch und deswegen gefällt mir dieser Charakter der Stadt sehr gut. Eine Stadt, die keine Augenfreuden bietet. Eine Geldsackstadt, in der die schönen alten Wohnhäuser abgerissen werden und an ihrer Stelle Bürohäuser entstehen. Finden andere Autoren Frankfurt weniger hässlich? Horst Karasek meint dazu. Ich finde keine andere Stadt, die ähnlich beschissen ist wie diese Stadt. Die Stadt hat überhaupt kein Profil für mich. Und Richard Kirn? Ich bin mit Frankfurt eigentlich im Zorn und im Zorn verfallen. Es ist so miserabel viel nicht geschehen. Es ist ein solcher Hohn in der Affäre Opernhaus. Da hat man noch ein Haus, ein einziges aus einer anderen Epoche, ein großartiges Haus und stellt sich derart an. Stellt sich derart an, in welchem bejammernswerten Zustand man den Römerberg hat liegen lassen. Also des alten römischen Reiches, also ein heiligster Platz, wo die Kaiser gekrönt worden sind, wo das Volk hat Ochsen gefressen, Kaiser am Ochsen am Spieß, die Leute haben Wein getrunken aus dem Brunnen. Und das war ein Platz, der alles Gute verdient hätte, denn da waren auch die Römerberg-Festspiele. Ja, das ist also ein Grund, traurig zu sein. Eckhard von Naso. Ja, ich habe sie immer noch gern. Das ist gar keine Frage. Es gibt zum Beispiel ein paar Sachen, die liebe ich einfach glühend. Das ist die Leonhardkirche in. Die ist schön. Und schließlich Helga Nowak. Wenn ich schreiben will, dann brauche ich auch eine gewisse Atmosphäre, um Erfahrungen zu verarbeiten. Das habe ich dir schon gesagt. Dann, die habe ich hier nie. Ich werde wahnsinnig von Baulärm. Ich werde wahnsinnig von Kälte. Ich werde wahnsinnig von äußerst negativen oder neutralen zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind andere Schriftsteller moderne. Ich kann mich hier nicht halten. Für mich war diese Stadt einfach immer interessant zum Studium der Deutschen. Die liebe ich einfach glühend. Eine Geldsackstadt. In welchem bejammernswerten Zustand. Ist diese Fallstudie in deutscher Gesellschaft. Das ist gar keine Frage. Wie sie sozusagen den ganzen Gesetzen des Kapitalismus folgen. Beschissen. Ich kann es auch nicht erklären. Und diese merkwürdige Mischung. Von Baulärm. Und schönen alten Straßen. Was mich an dieser Stadt immer wieder fasziniert hat, ist Tradition. Die liebe ich einfach glühend. Ja, das ist also ein Grund, traurig zu sein. Hier kann noch alles werden. Die Atmosphäre der Stadt, das Stadtbild selbst, kann es also nicht sein, was Schriftsteller nach Frankfurt zieht, was sie in Frankfurt hält. Obwohl die meisten Autoren über Frankfurt eher negativ urteilen, möchte niemand, mit Ausnahme von Helga Nowak, von hier fortziehen. Warum also bleiben die Schriftsteller hier? Schriftsteller aller Altersgruppen und politischen Ausrichtungen, von dem konservativen Eckhard von Naso bis zu dem linksextremen Hans Imhoff. Einer der Gründe ist das politische Leben in Frankfurt. Das freilich gefällt Eckhard von Naso nicht so recht. Hätte lieber, wenn es etwas rechtser wäre, nicht wahr? Aber an sich, ich meine, das ist eine Zeiterscheinung, ich müsste mich ja immer zu ärgern. Hans Imhoff sieht es anders. In Frankfurt kann man sehr viel lernen. Ich glaube, in Frankfurt macht man nicht die Fehler, die man in Duisburg machen würde oder in Dortmund, und auch nicht die Fehler, die man in Tübingen macht oder in Heidelberg. Hätte sich Hans Imhoff anders entwickelt, sähe seine politische Arbeit anders aus, wenn er nicht in Frankfurt aufgewachsen wäre. In einer anderen Stadt, wage ich zu behaupten, hätte ich bornierter gelebt. Ich hätte mich als marxistischer Theoretiker möglicherweise ebenso entwickeln können. Aber ich hätte nicht so viele Aspekte des monopolistischen Kapitalismus in meine Arbeit aufnehmen können, die mir bekannt sind aus der unmittelbaren Anschauung. Ich hätte lieber, wenn es etwas rechtser wäre. Frankfurt, ein Nährboden für politisch progressive Bewegungen. Auch Horst Bingel ist dieser Meinung. Und nicht zuletzt ging ja auch die 67, 68, 69er Studentenrevolte zum wesentlichen Teil und auch zu Teilen eben vom SDS und von hier von Frankfurt aus, von der Frankfurter Universität, und dass diese Studentenrevolte nicht nur die Frankfurter Buchmesse verändert hat, und sondern auch nicht nur den Hochschulbereich, sondern unsere ganze politische Szenerie. Durch die Studentenrevolte hat sich auch das Bewusstsein der Autoren verändert und viele der Texte, die vor dem Jahr 67, 68 geschrieben wurden, wären heute gar nicht mehr möglich. Das heißt, heute ist das Bewusstsein ein anderes geworden, und von daher sollte ein Schriftsteller, wenn er die Chance hat, und das hat ein freier Schriftsteller, eigentlich Frankfurt zu seinem Wohnsitz nehmen. Schriftsteller interessieren uns nicht so sehr. Dann, Schriftstellerei scheint es nicht mehr zu geben. Literatur ist tot. Wesentliche politische Impulse gingen von Frankfurt aus. Die politische Landschaft hat sich in der Bundesrepublik durch Frankfurt verändert. Eine Stadt, die empfindlicher, kritischer auf die Machenschaften des Kapitalismus reagiert als andere Städte. Diese Meinung vertritt auch Horst Krüger. In der Erwiderung dieses Kapitalismus ist diese Stadt ja sehr lebendig. Es gibt ja also sozusagen sehr viel Kritik hier. Und dass Adorno und Horkheimer früher hier waren und dass die ganze kritische Theorie hier entwickelt worden ist und dass die Neue Linke sehr starke Impulse hier ausgegeben hat, das ist ja auch nicht ohne Grund, nicht? Also auch die Rolle der Jusos, würde ich sagen, die Sozialdemokratie ist ja sicherlich interessanter wie in Berlin oder wie sie in München ist, ja? Und dies alles zeigt doch also ein sehr bewegtes Gesellschaftsbild, und man hat das Empfinden, also man ist hier etwas so, was man das den Herzschlag der Republik nennt. Man ist eigentlich drin in diesem Land. Nicht ohne Grund, sagt Horst Krüger, sei die kritische Theorie in Frankfurt entwickelt worden. Und nicht ohne Grund sind die Lehren Horkheimers und Adornos gerade hier auf fruchtbaren Boden gefallen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte Adorno in einer anderen Stadt weniger Konflikte und weniger Unruhe provoziert. Warum? Und vielleicht kann das jemand, der nicht hier aufgewachsen ist, der erst später hierher kam, am deutlichsten sehen. Zum Beispiel der Schweizer Schriftsteller und Literaturkritiker Urs Widmer. Ich komme aus der Schweiz, und deshalb ist für mich wohl besonders auffällig hier, dass der Kapitalismus ausgesprochen brutal und sichtbar ist, in einer sehr harten amerikanischen Ausprägung, während da, wo ich zu Hause bin, sozusagen das Außenbild intakt ist und oft noch den Anschein mittelalterlicher Ruhe erweckt, wobei mir auch nicht verborgen bleibt, dass sich hinter diesen schönen Gebäuden Ähnliches abspielt. Eine Stadt wie Frankfurt hat manchmal etwas Beängstigendes. Umgekehrt hat sie für mich den Vorteil, dass es ganz wichtig war, für mich mal aus der Schweiz rauszukommen. Und ich habe hier sehr vieles gelernt, dass ich, wenn ich so in meinem stillen Winkel gehockt wäre in Basel, sicher nicht gelernt hätte. Kapitalismus scheint der Begriff zu sein, der sich mit Frankfurt am häufigsten und schnellsten assoziiert. Ist Frankfurt also die amusische, kulturfeindliche Stadt par excellence? Helga Nowak und Horst Karasek unterhalten sich darüber. Ich glaube auch, dass in Frankfurt rein von der Stadt aus oder Stadtregierung, wie das heißt, oder Magistrat, für Schriftsteller überhaupt auch nicht genug getan wird. Der Bingel hat mich zum Beispiel für die Villa Massimo vorgeschlagen. Was stellt sich raus, dass in Frankfurt seit vielen, vielen Jahren überhaupt nur ein einziger Schriftsteller aus Hessen zur Villa Massimo nach Rom gekommen ist? Das war die Wohmann. Zu einem Zeitpunkt, wo die schon also ziemlich gefestigt war und bekannt war und Geld genug hatte. Hier werden immer nur Maler geschickt. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier irgendwas von der Stadt aus für Schriftsteller getan wird. Ja, ich habe dir gesagt, dass es eine ehrliche Stadt ist. Ja, und das finde ich auch ehrlich. Warum soll diese Stadt etwas für Schriftsteller tun? Diese Aber Stadt Sie tut was für Banken und tut was, tut den Park abknapsen, wenn sie ein Hochhaus hinbauen. Ja. Und für Versicherungsgesellschaften. Genau. Ja, eben. Jedes Mal, wenn... Ja, hier wenn, ist der Kapitalismus par excellence da. Jedes Mal, wenn die Stadt Geld braucht, dann verkauft sie ein Stück vom Park. Ja. Sei es für ein Hochhaus, sei es für eine Bank, sei es für einen Fernsehturm, ist ihnen egal. Ist doch wunderbar. Überleg dir eine Stadt, die wirklich ihre Fachwerkhäuser restauriert und den ganzen Mief drin lässt, der drinnen ist, diesen vorkapitalistischen Mief. Und diese Stadt ist wirklich verlogen. Da fährt man hin für 14 Tage auf Urlaub und hört Vogelgezwitscher, das man sonst überhaupt nicht hören kann. Und deswegen finde ich diese Stadt wirklich ehrlich. Man muss schon böse sein, weil diese Beschlüsse so fürchterlich anmutig sind. Auch Rohr Wolf, der aus der DDR kommt, aber schon bald 2 Jahrzehnte in Frankfurt lebt, abgesehen von einigen Unterbrechungen, auch Rohr Wolf kann nicht sagen, dass hier etwas für Schriftsteller getan würde. Gut, es gibt Preise in in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen. Es gibt Stipendien in Berlin. Es gibt Preise in München. Von Literaturpreisen in Frankfurt oder in Hessen habe ich noch nichts gehört. Und von Stipendien auch noch nichts. Ist für Rohr Wolf Frankfurt eine kunstfeindliche, eine amusische Stadt? Ich würde sie nicht kunstfeindlich nennen. Sie hat ein Verhältnis zur Kunst, das mir nicht unsympathisch ist. Amusisch vielleicht. Ich meine, ich halte nicht sehr viel von musischen Städten. Die typisch musischen Städte sind Städte, die ich eigentlich meide. Nach Möglichkeit meide. Denn die Städte, in denen die Musen so sehr gepflegt werden, das sind doch meistens recht konservative Städte, die unter Musen natürlich die Musen verstehen, die im Wesentlichen durch die Situation des 19. Jahrhunderts geprägt sind, die also mit zeitgenössischer Kunst nicht sehr viel anzufangen verstehen. Wir fragten Rohr Wolf, ob dies etwas mit der Ehrlichkeit der Stadt zu tun habe. Wir erinnerten uns, dass andere Autoren, Horst Krüger beispielsweise, die Offenheit, die Ehrlichkeit der Stadt als einen der Vorzüge Frankfurts genannt haben. Darauf kann ich auch wieder nur hypothetisch antworten. Ich würde mir wünschen, dass es was mit der Ehrlichkeit der Stadt zu tun hat, aber wo steckt die Ehrlichkeit der Stadt? In wem drückt sie sich aus? Drückt sie sich in den Kulturdezernenten oder in den Kulturträgern oder in den Bankiers oder in den Straßenbahnschaffnern oder in den Arbeitern oder in den Kioskbesitzern aus? Ich weiß nicht, wo hier Ehrlichkeit ist und wo nicht. In der Tat, Frankfurt hat im wahrsten Sinne des Wortes für seine Schriftsteller nicht viel übrig. Es gibt Städte, die etwas mehr für die Autoren tun, München zum Beispiel und vor allem Darmstadt. Weil wer interessiert sich denn für Schriftsteller? Für Horst Bingel allerdings ist Frankfurt keine ausgesprochen kulturfeindliche Stadt. Frankfurt hat, und das macht die Stadt auch lebenswert, recht viele Theater, nämlich 3 Privattheater, das von Remo im Zoo und Marcel Schilps Theater und dann die Komödie. Und das hat vor allen Dingen mit den Mitbestimmungsexperimenten im Theater am Turm, im TAT, wo bereits das Direktorium eingesetzt ist und jetzt mit Palitschs Versuch des 3er Direktoriums in städtischen Bühnen Frankfurt am Main, doch immerhin Modellversuche einer mitbestimmten Theater, gleich wie sie ausgehen, die doch für einen Autor von Interesse sind. Ich hätte lieber, wenn es etwas rechtser wäre, nicht wahr? Aber an sich, ich meine, das ist eine Zeiterscheinung, ich müsste mich ja immer zu ärgern. Sag mal. Ja, ich muss nochmal zwischenreden. Natürlich ärgert sich, mich ärgert es auch, obwohl ich für die Jünger sind. Du gehst nicht ins Theater, wir gehen nicht ins Theater. Ja, wir gehen nicht ins Theater. Ich ärgere, weil es uns zu links ist, Colin. Du sagst es doch alles nicht. Und wir an sich merken wir hier draußen in unserem kleinen Dorf. Ja, das ist, wir wohnen ja auf einem Dorf und hier. An sich in die Stadt gehen wir also alle Juli. Ja, und ins Theater gehen wir an sich seit langen Zeiten auch nicht mehr. Eben, weil es uns genau zu links ist. Weil, wissen Sie, wenn 3 Leute an einem Stück rumbasteln und so, ich find's doch auch unmöglich. Das nach 32 Jahren Theatererfahrung, die ich habe, sage ich, da kann allalong nie was draus werden. Kurt Siegel ist in seiner Antwort weder auf das kulturelle noch auf das politische Leben Frankfurts eingegangen. Er ist aus anderen Gründen von dieser Stadt angetan. Was mich in meiner literarischen Arbeit beschäftigt und fasziniert seit jeher, ist die Sprache der Frankfurter, diese merkwürdige Mischung aus Dialekt und Umgangssprache. Und so ist es eigentlich nur folgerichtig, dass ich einmal versucht habe, mich in dieser Sprache literarisch auszudrücken. Das Ergebnis ist mein Band Feuer de Montbrennt, ein Buch, das Verse und Texte in Frankfurter Mundart enthält. Eine Kostprobe. Überhole. Beachte sie immer beim Überhole von Überhole, die Überhole vom Gegenverkehr und die Überhole von hinne. Ein Blick in den toten Winkel genießt nicht. Gucke sie deshalb beim Ausscheren, ob nicht gerade in dem Augenblick derjenige beim Überhole ausschert, den sie selber gerade überholen wolle. Das heißt, wenn sie selber ansetze, ihn sie überhole. Wenn sie in Form sind und als schicker Fahrer gelten wolle, überhole sie ihn trotzdem. Behalte sie dabei die Bremse und drehte sie ihrem Beifahrer kräftig auf die Nerven. Vergesse sie nie die Faustregel, ein kurzer Stoß in der Rücke genießt nicht allein. Nehmen sie 30 Meter Anlauf und dann erst rammen sie ihren Vordermann. Auf die Art beseitigen sie im Straßenverkehr die größte Gefahrenquelle, den anderen. Freilich, erst wenn sie selber tot sind, als Unfalltote, tun sie selbst zu der größtmöglichst Verkehrssicherheit beitragen. Noch einmal, welche toten oder lebenden Frankfurter Schriftsteller kennen Sie? 1, 2, 3, Goethe. Also ich kenne nur den Goethe. Tut mir leid, ich bin aus Heppenheim, aber Goethe auf jeden Fall. Ne? Ja, mei, ich bin nicht von hier, gell, aber so viel ich weiß, ist der Goethe. Andere kenne ich nicht. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, dazu sagen, kenne ich eigentlich nur Goethe, Goethehaus und alles, was dazugehört. Naja, Jöten. Wann willst du das wissen? Ein Blödsinn da. Der Richard Kern, Schlappekicke. Der Goethe. Wer? Ja? Der Goethe. Goethe. Goethe. Johann Wolfgang von und zu. Aber von erst später, wurde erst später geahnt. An der Uni steht nur Johann Wolfgang Goethe. Das ist die Goethe. SPD, typisch. Ja, SPD. Das von und zu weg, damit der bürgerliche und feudale Charakter von Goethe nicht mehr so rauskommt. Typisch. Nee, ein Bürger war ein stinkiger Bürger. Deshalb von Goethe. Tode kenne ich der Goethe und Leben kenne ich keinen. Dass den meisten Leuten, die wir fragten, lediglich Goethe einfiel, ist leicht zu erklären. Wird doch seit Generationen und weltweit Heerscharen von Schülern eingeredet, Goethe sei der größte deutsche Dichter gewesen, ohne dass diese Schüler jemals eine Begründung dafür erfahren konnten. Und kaum ein deutscher Schriftsteller hat es versäumt, seine Meinung über Goethe kundzutun. So dichtete die legitime Friederike Kempner-Nachfolgerin Julie Schrader: O du lieber, ewiger Goethe, Dorothea liebt dich still. Pan auf seiner Silberflöte flötet, was die Liebe will. Freilich gab es auch weniger freundliche Stimmen. Georg Heim notierte am 3. November 1910 in sein Tagebuch: Was das deutsche literarische Publikum nur an dem Weimarer Höfling und Kunstbonzen im Nebenberuf hat, an diesem aufgeblasenen Idioten und feisten Wasserkopf. Da die Mainmetropole schon keine Literaturstadt ist, möchte sie wenigstens ihren Ruf als Goethestadt gewahrt wissen. Kaum eine Gelegenheit wird ausgelassen, auf den Dichterfürsten hinzuweisen. Auf dem Sachsenhäuser Berg steht der höchste Holzturm Deutschlands, der Goethe-Turm. Auf dem Main schwimmt der Vergnügungsdampfer Goethe. In der Berliner Straße gibt es eine Würstchenbude, Goethe-Imbiss. Nicht weit davon sind Goethe-Haus und Goethe-Museum, nicht zu vergessen Goethe-Straßeplatz, Denkmal, Gymnasium, Apotheke, Universität, Preisplakette. Goethe lässt sich in Frankfurt nicht vermeiden. In dieser Stadt kann man nicht schreiben. Ja. Hier kann sich keine Kultur entwickeln und hier gibt es auch keine Kultur. Es ist eine Stadt, die sich brüstet mit Goethe-Preis, ja. Mit Buchhändlerpreis, mit Friedenspreis. Brüstet sich doch damit. Hier gibt es nichts. Das ist ein Relikt, das übrig geblieben ist. Ob es den Goethe-Preis noch gibt in dieser Stadt, ist für die Stadt wirklich scheißegal. Das interessiert auch niemand mehr. Das ist ein Überbleibsel. Wenn du von Kultur redest, so ist Kultur auch ein Überbleibsel der bürgerlichen Gesellschaft. Horst, die hat überhaupt keine Wichtigkeit mehr. Freilich ist es nicht Goethe allein, der Frankfurts literarisches Image aufputzt. Schließlich findet hier seit Bestehen der Bundesrepublik alljährlich die internationale Buchmesse statt. Und nicht ohne Stolz weist man darauf hin, dass diese Buchmesse Jahr für Jahr größer wird. So haben 1970 3.884 Verlage aus 66 Ländern 213.000 Titel, davon 69.000 Neuerscheinungen, auf einer 39.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche gezeigt. Trotz dieser stolzen Zahlen bezweifelt Lothar Bayer, dass es so etwas wie die Buchmesse überhaupt gibt. Für den Band Literaturbetrieb in Deutschland verfasste er einen Beitrag, in dem es unter anderem heißt: Die Schwierigkeit, Aussagen über die Frankfurter Buchmesse zu machen, liegt weniger an ihrer Ausdehnung als an der Unmöglichkeit, unbezweifelbar festzustellen, was Frankfurter Buchmesse eigentlich bedeutet. Vor einigen Jahren hielt ich die Existenz des Etwas Messe für selbstverständlich. Heute scheint mir nichts selbstverständlicher als der Zweifel an der Gewissheit, mit der die Existenz der Messe vorausgesetzt wird. Es handelt sich vor allem um ein erkenntnistheoretisches Problem. Nun mag es Leute geben, sagen wir Zeitungsleser, die daraus, dass Messe in korrekt gebauten Sätzen vorkommt, auch schon auf die Existenz der Messe schließen. Im Mittelalter hat man aber schon einmal vergeblich versucht, die Existenz Gottes aus dem Namen Gott zu beweisen. Die Strukturähnlichkeit vom Gottesbeweis und Messebeweis besteht offenbar nicht zufällig. Denn es hat sicher einen Grund, dass mit Messe Ausdrücke wie Pilgern, Auguren, Spekulation, Prophezeiung und so fort assoziiert werden. Ausdrücke also, die gewöhnlich dem Bereich des Religiösen zugeordnet werden. Obgleich Lothar Bayer die Existenz der Messe in Frage stellt, konstatiert er, dass von der Messe eine rätselhafte Wirkung ausgeht, die er mit der des Föhns vergleicht. So haben manche Sachsenhäuser Lokale unter der Wirkung von Messe eine geheimnisvolle Umsatzsteigerung zu verzeichnen. Und unter der gleichen Wirkung sieht man Leute miteinander ins Bett gehen, die sich sonst kaum ansehen würden. Ich nehme an, es ist dieser euphorisierende, enthemmende, psychedelische Effekt, um dessen Willen immer noch Leute nach Frankfurt fahren, und zwar unter dem Vorwand, sie hätten auf der Messe zu tun. So wie der Drogenabhängige weder Mühen noch Kosten scheut, um an seinen Stoff zu kommen, so scheuen auch diese Menschen weder Mühen noch Kosten, um die Emanation von Messe auf sich einwirken zu lassen. Die meisten Autoren, die wir um eine Charakteristik Frankfurts gebeten hatten, ließen eine Art Hassliebe zu dieser Stadt durchblicken. Nun lag die Frage nahe, warum die in Frankfurt ansässigen Schriftsteller überhaupt hier wohnen. Dabei stellte sich überraschenderweise heraus, dass fast alle Schriftsteller hier nicht aus freien Stücken wohnen. Überraschend insofern, da ein freier Schriftsteller nach landläufiger Meinung den Vorzug genießt, sich seinen Wohnort beliebig wählen zu können. Vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn man das Wort frei bei freier Schriftsteller in Anführungszeichen setzen würde. Eckart von Naso beispielsweise sagte uns, dass er lieber in Salzburg leben würde. Warum also wohnt er in Frankfurt? Das will ich Ihnen ganz genau sagen. Der Not gehorche nicht der eigenen Trieb. Und zwar war ich also noch gefangen bei den Amerikanern. Ich war noch mal Soldat zum Schluss. Saß gefangen in Ostholstein. Und wollte wieder in eine Stadt. Und in dieser Stadt war der Vater meiner zweiten Frau Rechtsanwalt und Notar und hatte mir hier bei dem damaligen Ministerpräsidenten Zuzug verschafft. Das musste man ja noch, nicht wahr? Ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr gerne hier. Obwohl ich also ja sozusagen zwangsweise hergekommen bin. Weil hier das zweite Mal, Sie sehen es auch an den Büchern, es ist noch einmal ein Comeback gekommen. Helga Nowak fühlt sich unwohl hier. Sie würde sehr viel lieber in Berlin wohnen. Ja, warum ich hier in Frankfurt wohne, weiß ich eigentlich nicht. Ich bin hier nicht gerne, aber im Grunde ist es egal, wo man wohnt, weil man überall Leute findet, mit denen man sich versteht und man ist eigentlich mit den Menschen zu Hause, die man kennt und nicht in der Stadt. Es ist nun leider eine sehr hässliche Stadt. Und die Schriftsteller in Frankfurt haben überhaupt keinen Kontakt untereinander. Es gibt also überhaupt eigentlich kein Zentrum oder nicht mal eine Kneipe, wo man sich abends trifft, wo man hingehen kann, ohne sich vorher lang und breit zu verabreden. Aber wie ihr sagt, genauso wie Horst Karasek lebe ich vom Feature-Schreiben. Und brauche eine Großstadt. Ich würde zwar gerne nach Berlin umziehen, aber der Umzug ist teuer. Naja, und dann bleibt man eben hängen. Im Grunde gefallen mir auch die Leute hier nicht sehr gut. Sie sind also eigentlich furchtbar geschäftig und ungemütlich. Und ich finde den Kontakt zum Beispiel in Berlin, ob das im Autobus ist oder in der Straßenbahn oder in der Kneipe, man ist sehr viel schneller in einem Gespräch und man hat sehr viel schneller Kontakt miteinander. Das entbehre ich hier in Frankfurt sehr. Hier scheint mir alles irgendwie tatsächlich nur an Geld verdienen zu denken, was im Prinzip natürlich in jeder anderen Stadt auch so ist. Aber hier finde ich, dass die Menschen untereinander, also diese Leute, die sich nicht kennen, auch nicht freundlich zueinander sind, dass die also aneinander vorbei reden oder aneinander vorbeigehen und dass es also keine gute Atmosphäre zwischen den Menschen ist, wie ich das, wie ihr sagt, aus Berlin kenne. Eckart von Naso ist durch die Nachkriegswirren nach Frankfurt gekommen. Helga Nowak weiß nicht so recht, warum sie hier wohnt. Ein Umzug nach Berlin ist im Moment zu kostspielig. Auch Horst Krüger stammt aus Berlin, aber er mag Frankfurt. Wie die anderen Autoren verbindet Horst Krüger seine Antwort auf die Frage, warum er hier und nicht woanders lebt, mit einer Charakterisierung der Stadt Frankfurt. Ich würde sagen, bei mir hat das natürlich zunächst einfach biografische Motive. Ich bin an für sich gebürtiger Berliner und habe 15 Jahre in Baden-Baden gelebt. Ich war ja beim Südwestfunk Nachtprogrammredakteur. Und sich lösen von diesem Ort sozusagen war zunächst mal Frankfurt die nächste Großstadt, die nächste Hauptstadt, würde ich sagen. Dies war einfach aus der Kondition sozusagen in eine andere Stadt überzuwechseln, von Baden-Württemberg her sozusagen der erste Ort. Aber dann muss ich sagen, habe ich eben da gewohnt und habe da etwas Wurzeln gefasst und es hat mir eigentlich dann doch sehr gefallen. Und zwar einfach deswegen, weil ich so, als Berliner würde ich sagen, so etwas gespürt habe von der Realität dieser Republik. Das ist also ein Ort, an dem nicht gelogen wird, würde ich sagen, an dem sehr viel soziale Wahrheit da ist. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich eben 15 Jahre in Baden-Baden gelebt hatte und eine besondere Kurstadtatmosphäre da erlebt habe, im Kontrast sozusagen zu einem solchen Feiertagsort wirkte mir Frankfurt ungeheuer offen, ungeheuer ehrlich, so eine Art aufgerissener Leib dieser Republik. Das war also 1958, 1960, also so zum Ende des deutschen Wirtschaftswunder. Die Ökonomie dieser Stadt hat mich eigentlich fasziniert, weil sie mir etwas aussagte über den Zustand dieser Republik. Biografische Gründe führt auch Marie-Louise Kaschnitz an. Dass ich in Frankfurt wohne, ist kein freier Entschluss, sondern ein Teil meiner Biografie oder, wenn Sie wollen, meiner Ehe, weil mein Mann hier an der Universität beschäftigt war. Und wie er gestorben ist, bin ich eben nicht weg. Und das wird Sie vielleicht auch wundern. Aber erstens wollte ich kein neues Leben anfangen. Und dann widerstrebt mir das überhaupt, dass ein Schriftsteller sich dann an einen schönen Platz setzt und dann hofft, dass er schreiben kann, weil ihm die Landschaft gemäß ist oder die Menschen gemäß sind. Und das Gemäße finde ich eben nicht zeitgemäß. So präzise wie Marie-Louise Kaschnitz konnte Rohr-Wolf unsere Frage nicht gleich beantworten. Auch er hat, ähnlich wie Helga Nowak, keinen zwingenden Grund angeben können, warum Frankfurt sein Wohnort ist. Ja, ich meine, ich habe darauf keine todsichere Antwort. Ich habe weder ein Haus hier, noch habe ich ein Vermögen hier. Ich bin irgendwann, als ich aus der DDR kam, das war 1954, nach Frankfurt gekommen, habe hier studiert und viele Jahre hier gelebt. Ich bin dann immer wieder weggegangen. Das waren vielleicht kleine Ausbruchsversuche. Einmal nach Hamburg. Dann bin ich nach Frankfurt zurückgekommen, dann bin ich nach St. Gallen gegangen, dann bin ich nach Frankfurt zurückgekommen, dann bin ich nach Basel gegangen und bin nach Frankfurt zurückgekommen. Jetzt bin ich wieder hier. Wo ich demnächst hingehe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich komme ich dann aber auch wieder nach Frankfurt zurück. Ja, ich wüsste übrigens einen Grund, weswegen ich nach Frankfurt gekommen bin. Damals, 1954, War Frankfurt so etwas wie, auch wieder so ein Klischee, ich sag's aber mal, es hieß so, die heimliche Hauptstadt des Jazz in Deutschland. Und ich war damals ein großer Jazz-Fan, das bin ich auch heute noch, aber damals besonders, ich kam aus der DDR, hatte einen riesenhaften Nachholbedarf in Jazzmusik und hier gab es also eine große Gruppe von Jazzmusikern, die hier im Rundfunk und auch im Domizil und so weiter permanent gespielt haben. Es gab die Frankfurter Jazztage und das hat mich fasziniert und deshalb bin ich zunächst einmal hierher gekommen und deshalb habe ich Frankfurt als Studienplatz ausgewählt. Damals war die frühe Zeit von Mangelsdorf. Urs Wiedmerhin wiederum beschränkt sich knapp auf biografische Tatsachen. Ja, ich bin nach Frankfurt gekommen, weil ich vom Suhrkamp Verlag als Lektor für deutsche Literatur engagiert worden bin. Und danach habe ich nach einiger Zeit den Suhrkamp Verlag wieder verlassen und bin seither hier geblieben als freier Schriftsteller. Ganz im Gegensatz zu Urs Wiedmer und auch den anderen Schriftstellern erwähnt Horst Bingel kein einziges biografisches Motiv. Er, der passionierte Frankfurter, schildert assoziativ die Vorzüge dieser Stadt und gleichzeitig, inwiefern Frankfurt auf seine Arbeit anregend wirkt. Ich lebe in Frankfurt, weil Frankfurt mir als die lebendigste Stadt in der Bundesrepublik erscheint und lebendig in vielfältiger Weise, beispielsweise nicht nur, dass hier ein Bankenzentrum ist und ein Zentrum an Service betrieben, also von der Versicherung bis zur Werbung, also viele Dienstleistungsbetriebe hier sind, also Betriebe, die in der Zukunft noch viel mehr eine Rolle spielen werden als bisher. Und dann ist hier ein Flughafen, der es einem ermöglicht, sehr schnell überall wohin zu kommen. Dann, damit ist ein weiterer Punkt schon angesprochen, dass Frankfurt dem sehr zentral liegt, dass man also nach Nord und Süd sehr schnell kommt. Dass man natürlich als Schriftsteller sehr oft und sehr gern reist, weil man wieder andere Leute trifft. Und Frankfurt hat auch gemessen an dem, was mir zum Verhältnis zu anderen Städten auffiel, viel mehr Ausländer als eben als andere Städte der Bundesrepublik. Und zwar, ich kann das nicht statistisch belegen, aber mir erscheint nicht nur Frankfurt, was die unteren Halbwelt betrifft, ein Zentrum dieses Landes zu sein, und sondern auch was Spionage, Gegenspionage, Geheimdienste und so weiter anbetrifft, scheint mir Frankfurt viel mehr als etwa München oder Hamburg oder auch Köln oder Düsseldorf oder Berlin ein Zentrum zu sein. Und diese ganzen Leute, die sich an ihren speziellen Punkten treffen, etwa Kaffeehäusern, die haben für mich eine, wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich in solchen Café sitze, ein ungeheures, lebendiges Moment, sie zu beobachten. Und dann auch die Mischung in Frankfurt zwischen Arbeitergebieten wie Bornheim, Bockenheim, wenn jetzt Alt-Bockenheim, also jetzt jenseits der Universität, und dann dem Westend oder Sachsenhausen und dem Dichterviertel oben in Eschersheim. Das ist eine solche Komprimierung, so nah in anderen, so nah ist also für mich sehr, sehr anregend, während diese Viertel in anderen Städten viel weiter auseinander liegen und viel reiner erhalten sind. In Frankfurt haben sie sich ziemlich vermischt, sodass also eigentlich nur noch Sachsenhausen als ein gemütlicher Punkt da ist. Und auch Sachsenhausen ist für mich ein Moment oder eine Sachsenhausen ist für mich ein Teil dessen, was mir Frankfurt so wohnbar macht. Denn dort in diesen Apfelweinkneipen, wo ja fast so etwas wie eine rheinische Weinseligkeit herrscht, es passiert natürlich noch etwas anderes. Dort sitzt der Baron neben dem Arbeiter oder neben dem Penner, der in der Großmarkthalle gejobbt hat von morgens und der nicht mal einen Personalausweis besitzt. Und jeder ist fast, würde ich sagen, auf Du, mit den meisten ist man sogar per Du und Man quatscht über Probleme, während man sonst mit solchen Menschen Kontakt, also Menschen gleich welcher Art, also jetzt vom Bankier bis zum Arbeiter, man nicht so mit ihnen in Kontakt kommt, hat man dort, wenn man als Autor in solchen Apfelweinstuben sitzt und auch in verschiedenen anderen Kneipen in der Stadt, also nicht nur in Apfelweinstuben, und man den Leuten nicht zu erkennen gibt, dass man schreibt, sondern quasi als Angestellter aus irgendwas gar nicht sagt, dass man schreibt, kann man ungeheure Beobachtungen, Erfahrungen machen. Und das ist für einen Schriftsteller, der ja mit Ohren und Augen und mit allen Organen, einschließlich der Hände und der Nase und dem Mund und so weiter, aufnimmt, wie ein Seismograph, sehr wichtig. Und das, deswegen lebe ich also gern in Frankfurt. Schriftsteller interessieren uns nicht so sehr. Schriftsteller? Gar keine. Mein Dichter eventuell noch, ja, aber Schriftsteller. Mein Goethe und Schiller sind die einzigen, die mir bekannt sind. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, momentan, also wirklich nichts. Vielleicht, wenn man jetzt mal absieht, Goethe. Aber jetzt auf neuere Epochen bezogen, weiß ich auch nichts. Der Ringelnatz in der Granachstraße. Kenn ich niemand. Goethe? Autobiografisches mit Politischem verknüpft Hans Imhoff auf die Frage, warum er in Frankfurt wohnt. Ich lebe in Frankfurt, weil Frankfurt in einem ganz besonderen Sinne meine Heimatstadt gewesen ist und immer noch ist. Was sich in Frankfurt abgespielt hat, seit meiner Kindheit, hat so genau zu meiner Entwicklung gestimmt, dass ich gar nicht unterscheiden kann, ob mich Frankfurt und das, was in Frankfurt passiert ist und was mir da begegnet ist, mein Leben bestimmt hat oder ob eine Entwicklung, die durch meine gesellschaftliche Situation, meine Erziehung und so weiter, diese Ereignisse verlangt haben. Die Studentenbewegung hat mich nicht etwa zur politischen Arbeit gebracht, wie die meisten Leute in meinem Alter, sondern höchstens im Gegenteil, mich von meiner Entwicklung für kurze Zeit abgebracht. Schließlich unsere dritte und letzte Frage. Hätten Sie anders geschrieben oder würden Sie anders schreiben, wenn Sie nicht in Frankfurt wohnen würden? Auch hier gab es Überraschungen. So wie wir irrtümlich angenommen hatten, dass die freien Schriftsteller hier freiwillig wohnen, konnten wir uns nicht denken, dass die Stadt, dass die unmittelbare Umgebung eines Schriftstellers ohne Einfluss auf sein Werk bleiben könne. Notwendigerweise haben die Antworten auf unsere dritte Frage spekulativen Charakter. Und daher ist es nicht unbedingt auszuschließen, dass in dem einen oder anderen Fall ein Autor sich selbst nicht ganz klar über den Umwelteinfluss auf seine Arbeit ist. Interessant in diesem Zusammenhang war die Antwort des Schriftstellers, der am engsten mit Frankfurt verbunden zu sein scheint, Kurt Siegel. Ich habe bis jetzt 7 Bücher veröffentlicht, darunter Gedichte, Satiren, kurze Prosa. Aber nur eines ist dabei in Frankfurter Mundart. Ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht in Köln Schwäbisch oder Bayerisch schreiben würde, wenn ich in Köln, Stuttgart oder München beispielsweise aufgewachsen wäre. Ansonsten glaube ich nicht, dass der Charakter einer Stadt speziellen Einfluss auf den Stil oder die Art der Produktion eines Schriftstellers hat. Ganz ähnlicher Meinung ist W.E. Richards. Ich glaube, dass das einen nur sehr geringen Einfluss hat, wie die Stadt aussieht. Das ist einfach ein viel zu vager Einflussbereich, die Stadt. Nicht? Ich würde viel eher sagen, dass also der Bereich, in den man unmittelbar Einblick hat, eben Leute, die man kennt und die Arbeitsverhältnisse, in denen man sich befindet, die wirken sich tatsächlich aus auf das Schreiben. Nicht so etwas Diffuses wie die Stadt im Allgemeinen. Wenn man eben nehmen wir mal an, in der Großindustrie arbeitet, ist das egal, ob man in Essen oder in Frankfurt oder in München arbeitet, das sieht überall gleich aus und die Arbeitsverhältnisse sind tatsächlich ja auch außerordentlich ähnlich. Insofern glaube ich, irgendwie so etwas wie Lokalkolorit, was sich also so in romantischer Weise da bemerkbar macht, das ist sicherlich nicht der Fall. Marie-Louise Kaschnitz sieht es anders. Ganz sicher würde ich anders schreiben, wenn ich immer auf dem Land gewohnt hätte. Ganz bestimmt. Und auch anders, wenn ich immer in Rom geblieben wäre. Und deswegen wollte ich auch nicht. Ich würde auch nie gern in einem Land wohnen und schreiben, wo man meine Sprache nicht spricht. Eckhard von Naso, der seit mehr als 20 Jahren in Frankfurt lebt, ist überzeugt, dass sein Spätwerk völlig unabhängig vom Wohnort entstanden ist. Aber sähe Urs Widmers schriftstellerische Arbeit anders aus, wenn er nicht in Frankfurt wohnen würde? Ja, meine ich. Mindestens, wenn ich in der Schweiz geblieben wäre, hätte ich viele Erfahrungen nicht gemacht, die ich in Frankfurt gemacht habe. Also Kontakte mit Leuten, die ich nur durch Frankfurt kennengelernt habe und die ich in der Schweiz sicher nicht kennengelernt hätte. Dann auch, ich habe 67, bin ich hergekommen, also 68, 69, die politische Entwicklung, die damals in der Schweiz relativ unbemerkt vorbeiging und die für mich doch sehr wichtig war. Ich glaube, ich würde anders schreiben, wenn ich geblieben wäre. Rohr Wolf sagt zunächst konkret, wie seine Art des Schreibens von seiner Tätigkeit in Frankfurt geprägt worden ist. Doch er nimmt diese konkreten Angaben wieder ein wenig zurück und bezeichnet sie als hypothetisch. Ich glaube, sehr, sehr wichtig und bestimmend war, zunächst einmal, meine Studien hier in Frankfurt und meine Arbeit am Diskurs und meine Zusammenarbeit mit den anderen, die beim Diskurs gearbeitet haben. Ich glaube, in dieser Zusammenarbeit hat sich so ein bestimmter Stil gebildet, der, ich will da jetzt nicht in diesem Zusammenhang von Frankfurter Schule sprechen, das wäre sicher ganz unnötig und ganz falsch, aber ich könnte mir denken, dass die Beeinflussung, die gegenseitige Beeinflussung in diesem Fall schon eine bestimmte Rolle gespielt hat auf mein Schreiben. Ich könnte mir also denken, wenn ich nicht diese vielen Jahre am Diskurs gearbeitet hätte, dass ich womöglich auch nur hypothetisch etwas anders schreiben würde. Sie hörten, Frankfurt ist eine hässliche Stadt. Schriftsteller und Schriftstellerinnen schimpfen über Frankfurt. Eine Radiokollage aus dem Jahr 1972 von Ulrich Raschke und Michael Schulte. Das war unser Archivschatz zum Tag der Literatur, morgen am 25. Mai. An über 100 Orten in ganz Hessen wird es Veranstaltungen geben, Lesungen. Sie können mit Autorinnen und Autoren in Kontakt kommen und das in ganz Hessen. Mehr dazu auf hr2.de und morgen auch hier im Programm. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und morgen einen schönen Tag für die Literatur. Genießen Sie den.